بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. In der heutigen Vers, die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 101 bis 104 von Surat al-Nisa, Surah Nummer 4. Ich lese wie immer erst einmal die deutsche Übersetzung vor, in der es wie folgt heißt: Und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzukürzen, wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch überfallen. Die Ungläubigen sind euch ja ein deutlicher Feind. Und wenn du unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen, doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Wenn sie, die Betenden, sich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Und sie sollen dann auch mit dir beten. Doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst, so dass sie auf einmal über euch herfallen können. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffe abzulegen. Aber seid auf eurer Hut, gewiss, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. Wenn ihr das Gebet vollzogen habt, dann gedenkt Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend. Wenn ihr in Ruhe seid, dann verrichtet das Gebet wie üblich. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Und lasst nicht nach, das Volk der feindlichen Ungläubigen zu suchen. Wenn ihr zu leiden habt, so haben sie zu leiden wie ihr. Ihr aber habt von Allah zu erhoffen, was sie nicht zu erhoffen haben. Und Allah ist allwissend und allweise. Wir erinnern uns gegenseitig noch einmal daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بِيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im authentischen Hadith bei Bukhari überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Gläubigen sich in einer der Häuser Allahs trifft, Allahs Buch rezitiert und untereinander lehrt, steigt auf sie die Ruhe hinab. Die Barmherzigkeit umhüllt sie und die Engel umgeben sie und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie in einer Sitzung bei ihm. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns im Guten erwähnt bei denjenigen, die bei sich sind, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum bitten. Die heutigen Verse, liebe Geschwister, schließen an den letzten Versen, die wir erwähnt haben, an. Und zwar haben wir in den letzten Versen gesprochen über die sogenannte Hijra. Und die Hijra ist, auf deutsche Übersetzung ist gemeint, die Auswanderung. Und dass man eben auswandert von einem Gebiet zu einem anderen Gebiet, damit man seine Religion ausüben kann. Und wir haben gesehen, für welche Leute dies verbindlich ist. Und jetzt ist es angemessen, darüber zu sprechen, wenn man nun auswandert, wird man normalerweise eine Reise auf sich nehmen. Und deswegen ist es sehr angebracht, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier im 101. Vers jetzt darüber spricht, wie man auf der Reise ein Gebet verrichtet und auch wie man ein Gebet im Angstzustand verrichtet. Denn wir haben beim letzten Mal kennengelernt im Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma, in dem er uns berichtet hat, dass einige Muslime aus Mekka dann noch ausgewandert sind, also nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon längst ausgewandert war. Und sie hatten nämlich erst gezögert, und als sie dann erst später hinausgewandert sind, sind ihnen die Mushrikin auf den Fersen gefolgt und haben sie teilweise getötet. Und weil eben die Mushrikin nicht zugelassen haben, dass man einfach so auswandert und ihre Religion verlässt. Und in diesem Sinne, weil es eben sein kann, dass man auf diesem Auswandern für Allah subhanahu wa ta'ala, weil man mit seiner eigenen Religion flieht, vielleicht verfolgt wird und vielleicht bekämpft wird, ist es angebracht, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch in dem 102. Vers dann über das Gebet im Angstzustand gesprochen hat. Und Darum geht es also hier. Erstens einmal sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzukürzen. Aus dem Wort وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ haben die meisten Gelehrten entnommen, dass eben das Gebet, was auf der Reise verrichtet wird und gekürzt wird, erst gekürzt werden darf, wenn man tatsächlich auch sich auf der Reise schon befindet und nicht erst, wenn man sich noch zu Hause befindet und noch gar nicht die Reise angetreten ist. Auch wenn man praktisch, wenn man schon am Packen ist und die Absicht gefasst hat, loszureisen, so gilt die Reise trotzdem erst, wenn man das letzte Gebäude der Stadt verlassen hat. Ja? Auch wenn dies über einige Sahaba überliefert sein soll, trotzdem ist dies die offensichtliche Bedeutung des Koran und deswegen diejenige, die vorzuziehen ist. Das heißt also, die Reise beginnt erst, wenn man das letzte Gebäude der Stadt, in der man wohnt, verlassen hat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzukürzen. Wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch überfallen. Der Ausdruck, so ist es keine Sünde für euch, ist der Beweis für die Mehrheit der Gelehrten dafür, dass das Gebet auf der Reise zu kürzen keine Pflicht ist und dann eine Sunna ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer gemacht hat. Und der Ausdruck لَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, da heißt eben, es ist keine Sünde für euch oder es gibt darin keine Bedrängnis, und das weist gewiss den Usul darauf hin, dass es eben keine Pflicht ist und dann es eben erlaubt ist und gestattet ist. Und die anderen Gelehrten, die Hanafiya und andere, sie stützen sich auf den Hadith von Aisha radiallahu anha, in dem sie gesagt hat, zunächst einmal war das Gebet uns auferlegt worden als zweier Sequenzen, immer zwei Raka'at. Und dann sagte sie, فَأُقِرَّتْ فِي الْحَضَرْ وَزِيدَتْ وَفَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرْ وَزِيدَتْ فِي الْحَضَرْ, das heißt, im Reisegebet ist es dann so geblieben und im Gebet, wenn man daheim ist, ist eben hinzugefügt worden. Und ihr Ausdruck, dieses Gebet ist auf der Reise so geblieben, wie es war, weist eben darauf hin, dass es eben Pflicht war und jetzt ist es auch Pflicht geblieben. Das heißt, es waren zwei Raka'at Pflicht von vornherein und jetzt ist auf der Reise auch zwei Raka'at so geblieben, eben als Pflicht geblieben, wallahu ta'ala a'lam. Wie dem auch sei, es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die man nicht unterlassen soll. Und insofern sieht man, das sind eines von den verschiedenen Ansichten, die in der Praxis fast keine Bedeutung haben, weil welcher Mensch betet vier Raka'at, wenn Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat, dass er nur zwei beten soll und das sogar besser ist, als wenn er vier beten würde. Und natürlich diejenigen Gebete, wie wir aus dem Fiqh kennen, die gekürzt werden, sind nur das Dhuhr, Asr und Isha Gebet. Das heißt, nur diejenigen Gebete, die aus vier Raka'at bestehen, sie werden auf zwei heruntergekürzt. Und aber hier, in dieser Ayah ist eine Einschränkung gemacht worden. Und zwar heißt es, also es ist für uns keine Sünde, das Gebet abzukürzen, wenn wir befürchten, diejenigen, die ungläubig sind, könnten uns überfallen, könnten über uns herfallen. Und dieser Ausdruck, sagt man auf Arabisch, kharaja makhraj al-ghalib, also hier will man sagen, dass diese Situation oft eintritt und diese Bedingung deswegen sich auf die Situationen bezieht, in denen es öfter auftritt. Und somit hat diese Bedingung keine Bedeutung mehr. Somit hat diese Bedingung keine Bedeutung mehr. Das heißt, dass dieser zweite Teil, das ist zwar oft der Fall und deswegen wird es erwähnt, aber das bedeutet nicht, dass es, wenn es nicht der Fall ist, das heißt, wenn wir nicht befürchten, die Ungläubigen könnten uns überfallen, dass wir deswegen das Gebet nicht abkürzen würden. Und der Beweis, der noch klarere Beweis aus der Sunna ist eben der Hadith von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, und oder besser gesagt überliefert von Ya'la ibn Umayyah. Er sagte, قُلْتُ لِعُمَرَ ibn al-Khattab radiallahu anhu لَيْسَ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Also Ya'la ibn Umayyah sagte zu Umar radiallahu anhu, Allah sagt doch im Koran, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzukürzen, wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch überfallen. Und dann sagte er, فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. Ja'la ibn Umayyah sagte eben, wir sind aber heutzutage sicher, wir haben keine Angst mehr, dass die überfallen werden, weil der Islam alhamdulillah schon sich ausgebreitet hat und die Oberhand gewonnen hat. Und dann sagte Umar ibn Khattab radiallahu anhu, ich habe mich über das Gleiche gewundert wie du. Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam darüber gefragt und er sagte, dies ist eine Sadaqa, die Allah euch gegeben hat, so nehmt von ihm seine Sadaqa an. So nehmt ihr seine Sadaqa an. Und mit Sadaqa ist normalerweise die freiwillige Spende gemeint und hier ist eben eine freiwillige Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala gemeint und zum Anstand Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehört es, dass er uns etwas schenken will, dass wir es von ihm annehmen. Und es ist auch sinnvoll, dass Allah es hier, oder dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es hier bezeichnet als Sadaqa, weil eine Sadaqa ist ja immer von dem Reichen an den Armen. Ja, und Allah sagt im Koran, Wallahu al-Ghaniyu wa antum al-Fuqara, und Allah ist der Reiche und ihr seid die Armen. Und dieser Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, faqbalu sadaqata, ist auch ein Beweis von denjenigen Gelehrten gewesen, die gesagt haben, dass man auf der Reise das Gebet kürzen muss. Und dieser Hadith ist bei Muslim überliefert. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Des Weiteren, mit diesem Vers in Zusammenhang gebracht, gibt es einen kleinen Offenbarungsgrund, oder besser gesagt, ein bisschen auf den nächsten Vers, den wir uns gleich anschauen werden. Also, das heißt, der Ausdruck, wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch überfallen, in diesem Fall ist das Gebet uns erlaubt, auf eine bestimmte Art und Weise zu verrichten, und weil wir auch noch auf der Reise sind, wird das Gebet gekürzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, die Ungläubigen sind euch ja ein deutlicher Feind. Und bei diesem Vers, liebe Geschwister, wer ist angesprochen? Jeder gläubige Mensch sollte sich angesprochen fühlen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den gläubigen Menschen, die Ungläubigen sind euch ein deutlicher Feind. Und was uns was hier hervorsticht an Bedeutung, ist eben diejenige, dass vor Allah subhanahu wa ta'ala gibt es genau zwei Gruppen von Menschen. Es gibt nur die Gläubigen und es gibt die Ungläubigen. Es gibt keine andere Partei. Und jeder Mensch, der zu einer anderen Partei aufruft, außer den Gläubigen und den ungläubigen Menschen, das ist alles sinnlos und bringt überhaupt nichts. Das heißt, jede Art von das ist Nationalismus, den manche Muslime verbreiten, ist wertlos. Und jede Art von Rassismus, den auch manche Muslime verbreiten, ist absolut wertlos. Und jede Art von Parteilichkeit und jede Art von Madhhabiyya und jede Art von irgendetwas, was die Muslime spaltet, ist absolut wertlos. Es gibt nur die Gruppe der Gläubigen und es gibt die Gruppe der Ungläubigen. Davon abgesehen natürlich, dass die Leute in Stufen eingeteilt sind, das ist klar. Aber wichtig ist für uns, dass wir als Muslime immer sagen, dass wir Muslime sind und nicht versuchen, irgendwie Spalten zu machen. Also die Muslime in verschiedene Gruppen zu spalten, und das führt alles zur Uneinigkeit unter den Muslimen. Ja. Und nach diesem Vers, liebe Geschwister, ist erklärt uns Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir das Gebet zu verrichten haben im Angstzustand. Und dieses Gebet im Angstzustand hat einen Grund, und zwar, weil uns Allah mitgeteilt hat, dass die Ungläubigen uns ein deutlicher Feind sind, und weil sie nämlich gegen uns vorgehen wollen, und weil sie uns am liebsten den Islam und alle Anhänger am liebsten von der Erde also ausradieren würden, damit eben wir uns immer in Acht nehmen und auf der Hut sind, hat uns Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebet beigebracht, damit eben die Muslime sich vor den Ungläubigen auch schützen können. Und Abu Ayyash radiallahu anhu sagte, Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi'usfan wa 'ala al-mushrikina Khalid ibn al-Walid فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة يعني غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. أبو عياش رضي الله عنه sagte, wir waren mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Usfan. Usfan ist eine Ortschaft im heutigen Saudi-Arabien. Und der Führer der Mushrikin dort war Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Damals war er eben noch ein Kafir. Dann sagte er, dann verrichteten wir das Wuhr-Gebet, das Mittagsgebet, woraufhin die Mushrikin nach dem Gebet sagten, schade, es war gerade eine Möglichkeit, dass wir sie angreifen. Sie waren gerade unachtsam, wir hätten sie angreifen müssen, während sie im Gebet waren. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala zwischen diesem Wuhr-Gebet und dem Asr-Gebet diese Ayah herabgesandt, die wir hier jetzt lesen. Und dieser Hadith ist bei Abu Dawud, bei An-Nasa'i und Al-Hakim hat ihn als Sahih eingestuft und Al-Dhahabi ebenfalls und Al-Albani ebenfalls. Möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Und um diesen Vers geht es jetzt als nächstes, der eigentlich sehr deutlich ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala schaut euch an, eine halbe Seite erklärt er uns, Alhamdulillah, wie wir dieses Gebet zu verrichten haben. Und wenn du unter ihnen bist und du nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Also versuchen das jetzt alles mal einmal nur zu lesen und versuchen das jetzt mal zu verinnerlichen, wie dieses Gebet aussieht. Und danach fassen wir es in unseren eigenen Worten noch einmal zusammen. Aber eigentlich sind die Verse klar und ich werde nachher nichts anderes sagen, eigentlich was hier drin steht. Und wenn du nun unter ihnen bist, diese Aussage, und wenn du nun unter ihnen bist, bezog sich auf die Zeit, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Leben war, aber bezieht sich nach absoluten Mehrheit der Gelehrten auf die Zeit bis zum jüngsten Tag. Und nur ganz wenige Gelehrte waren da anderer Ansicht und es ist einer von ihm war eben Al-Qadi Abu Yusuf rahimahullah. Und ansonsten alle anderen Gelehrten bis auf 1-2 haben gesagt, dass das Gebet gilt bis Yawm al-Qiyamah für alle Muslime, die sich im Angstzustand befinden. Und dieser Ausdruck, und wenn du nur unter ihnen bist, galt nur für die Zeit damals. Ansonsten die Gültigkeit des Gebetes bleibt bestehen, weil ganz einfach die Ursache, warum man dieses Gebet verrichtet, ist die Angst oder der Angstzustand. Und warum sollte er nicht mehr gegeben sein und warum sollte dieses Gebet nicht mehr gültig sein, nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter ihnen nicht mehr verweilt. Ähnlich ist das mit der Situation mit der Zakat gewesen, in der Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Tawbah sagt, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Nimm von ihren Vermögen eine Spende. Nimm von ihrem Vermögen eine Spende. Das war ja so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist hier aufgefordert, dass er von den gläubigen Menschen immer die Sadaqa einsammeln soll. Sadaqa ist hier die Zakat gemeint. Im Koran kommt das Wort Sadaqa auch im Sinne von Zakat vor. Und dann war es ja so, dass nach der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es den Krieg zwischen Abu Bakr und den Leuten, die sich geweigert haben, die Zakat zu bezahlen. Und sie haben es ja genauso begründet. Sie haben gesagt, Allah sagt hier im Koran zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nimm von ihren Vermögen eine Sadaqa. Und sie sagten, der Prophet lebt nicht mehr. Also werden wir es dir Abu Bakr nicht geben. Und hier also waren die Sahaba sich alle darüber einig, dass eben dieser Ausdruck für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zwar an ihn gerichtet war, aber sich hiernach an jeden richtet, der sein Amt einnimmt, ja, und seine Aufgabe faktisch übernimmt. Und insofern ist also die Sache nicht beschränkt auf die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern bezieht sich auch noch auf die Zeiten später. Und genauso verhält es sich hier mit diesem Gebet beim Angst, in Angstzustand. Deswegen noch einmal, und wenn du nun unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Wenn sie, die Betenden, sich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten. Und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Und sie sollen auch mit dir beten. Doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst, sodass sie auf einmal über euch herfallen können. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffen abzulegen. Aber seid auf eurer Hut, gewiss Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. Also, was wir jetzt also verstanden haben, wollen wir noch einmal lesen und eigenen Worten wiedergeben. Und wenn du nun unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, insofern ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Imam, und so ist auch immer der, der Führer einer Armee oder Kompanie, er leitet normalerweise das Gebet, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Und zwar die eine Hälfte, die Armee wird in zwei Teile geteilt. Die erste Hälfte, sie betet eben mit dem Propheten oder mit dem Führer und tragen aber ihre Waffen bei sich. Und die andere Hälfte, was macht sie? Naja, sie hält Ausschau nach dem Feind und betet nicht mit. Und dann heißt es, wenn sie die Betenden sich dann niedergeworfen haben, das bedeutet Folgendes, und zwar, sie beten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf der Reise betet man ja zwei Raka'at, und sie beten eine Raka'a mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und danach, was passiert nach einer Raka'a? Man steht auf, richtig? Und die anderen, das heißt, die Leute hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, verrichten ihre zweite Raka'a, unabhängig vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der nämlich stehen bleibt. Und am besten, wie die Gelehrten gesagt haben, soll man als Imam dann einfach lange Koran lesen. Und dann heißt es hier, also wenn sie sich dann niedergeworfen haben, das heißt ihre Raka'a, mit ihrer zweiten Raka'a beendet haben, sollen sie hinter euch treten, das heißt, sie nehmen die Position von den anderen ein. Die einen, die nicht gebetet haben, treten jetzt anstelle derer, die schon gebetet haben, ihre zwei Raka'at, und diejenigen, die schon gebetet haben, treten jetzt an die Stelle derer, die Ausschau gehalten haben. So heißt es nämlich, und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Das ist der zweite Teil. Und sie sollen dann auch mit dir beten. Und was machen sie jetzt? Sie beten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam oder mit dem Imam ihre erste Raka'a. Und für den Imam ist es ja bereits die zweite. Und deswegen bleibt der Imam natürlich bei der zweiten Raka'a sitzen und die anderen holen eine zweite Raka'a nach. Und dann beenden sie zusammen mit dem Imam ihr Gebet. Und das war's. Nur während sie das Ganze machen, sollen sie ihre Waffen bei sich tragen. Und wenn dies nicht möglich ist, zumindest in der Nähe haben, sodass, sollte es irgendwas passieren, dass man direkt zur Waffe greifen kann und loslegen kann. Doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Ja? Also Ash-Shawkani rahimallah sagte, er ist der Meinung, dass hier ist nicht das direkte Nehmen gemeint, dass man es in der Hand trägt die ganze Zeit, sondern dass man es neben sich hat und jederzeit darauf zugreifen könnte. Wallahu ta'ala a'lam. Das hängt sicherlich auch ab von der Waffe, die man da hat. Diejenigen, die ungläubig sind, auf jeden Fall, die Frage ist, warum hat uns Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt, dass die Gläubigen ihre Waffen bei sich tragen sollen? Das hat mindestens zwei da stecken mindestens zwei Weisheiten dahinter. Die erste ist diejenige, dass man eben auf der Hut ist und deswegen sich sofort verteidigen kann, das ist die offensichtliche Bedeutung. Und zweitens lernen wir auch daraus, dass eben bestimmte Bewegungen, die notwendig sind, erlaubt sind im Gebet, auch wenn sie direkt mit der Bewegung des Gebetes nichts zu tun haben. Genauso wie wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet manchmal ein Kind getragen hat und zum Sujud das Kind abgesetzt hat und dann zum Aufstehen wie das Kind wieder getragen hat. Das sind alles, wie gesagt, zusätzliche Bewegungen, die aber notwendig sind, denn sonst könnte man das Kind nicht mit sich tragen, sonst würde es daneben sein, man würde es schreien und weiß nicht was. Und deswegen, es gibt Bewegungen, die im Gebet eben erlaubt sind und das gehört eben dazu, das Tragen der Waffen, damit man nicht denkt, dass das Gebet dadurch ungültig wird. Nein, Allah hat uns das angeordnet, deswegen kann es nicht der Fall sein. Deswegen ist es also eine legitime Sache, sogar eine erforderte Sache, wie es hier klar und deutlich heißt. Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst, sodass sie auf einmal über euch herfallen können. Genau, und deswegen ist dieses Gebet ja gesetzlich. Und dazu sei aber erwähnt, dass dies eine Version ist, die über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Versionen, die überliefert worden sind, und 5 davon sind authentisch. Und deswegen, also das ist eine, und das ist die bevorzugte bei Imam Malik rahimahullah ta'ala, weil es eben diejenige ist, die mit dem Koran am deutlichsten übereinstimmt. Und wie dem auch sei, alle anderen Versionen sind genauso, die authentisch überliefert sind genauso legitim, dass man sie umsetzt. Und hier heißt es dann weiterhin, es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffen abzulegen. Ja? Und weil man nämlich, wenn man krank ist oder wenn es regnet, es anstrengend ist, diese Waffen mit sich zu tragen, so hat uns Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, dass wir sie dann ablegen im Gebet. Alhamdulillah, eine Erleichterung von ihm. Und Abdullah ibn Abbas sagte, wie es in Sahih al-Bukhari heißt, dass diese Ayah herabgesandt worden ist, oder dieser Teil der Ayah herabgesandt worden ist in Bezug auf Abdurrahman ibn Auf, wa kana jarihan. Er sagte, dieser Vers ist herabgesandt worden in Bezug auf Abdurrahman ibn Auf, und er war, oder weil er nämlich verletzt war. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm erlaubt und allen Gläubigen nach ihm, dass sie ihre Waffen in diesem Moment ablegen. Und hier lernen wir wieder daraus, liebe Geschwister, dass Al-Ibratu bi umum al-lafzi la bi khusus al-sabab. Das heißt auf Arabisch, dass ihr wisst, es gibt einen Offenbarungsgrund, aber der Offenbarungsgrund, der schränkt nicht den Vers grundsätzlich ein. Das heißt also, die Bedeutung des Verses bezieht sich nicht allein auf den Offenbarungsgrund, sondern ist viel weiter gefasst. Das bedeutet, in diesem konkreten Fall, die Ayah ist herabgesandt worden in Bezug auf Abdurrahman ibn Auf, weil er verletzt war. Und schaut euch an, Abdurrahman ibn Auf wird nicht mal erwähnt im Vers, weil der Name völlig egal ist in diesem Zusammenhang und weil auch sein spezieller Fall eigentlich völlig egal ist. Es geht darum, allgemein, jeder Mensch, der sich verletzt hat, und jeder Mensch, der zu leiden hat unter Regen, der darf seine Waffen ablegen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz, den wir lernen. Und deswegen wissen wir auch, dass sehr, sehr oft ist der Offenbarungsgrund absolut egal. Und hier seht ihr, was hat uns der Offenbarungsgrund viel mehr Informationen gegeben, außer dass wir wissen, dass Abdurrahman auftritt, gemeint ist und dass er verletzt war. Fast nichts oder eigentlich gar nichts für den Fiqh, überhaupt nichts. Sondern wir lernen hier daraus, dass der Offenbarungsgrund spielt sehr oft keine Rolle. Und die offensichtliche Bedeutung des Koran ist absolut ausreichend. Ja? Und wir haben nichts verloren, wenn wir manchmal den Offenbarungsgrund nicht kennen oder nicht erwähnen würden. Aber seid auf eurer Hut, gewiss, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. Aber seid auf eurer Hut, sagt uns Allah in diesem Vers mehr als einmal, und das ist ein Beweis dafür, dass der Sieg nicht von nichts kommt, sondern der Sieg kommt eben davon, dass man sich für Allah subhanahu wa ta'ala Mühe gibt. Und wie Allah schon sagte im Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tansurullaha yansurkum, das heißt, wenn ihr Allahs Religion zum Sieg verhelft, dann wird Allah euch auch zum Sieg verhelfen. Und man muss eben etwas dafür tun, und deswegen hatte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Dschihad geführt und sich nicht einfach darauf verlassen, dass alles von alleine kommt. Ja? Obwohl der Sieg ganz alleine nur von Allah kommt. Wa an-nasru illa min 'indillah, wie es im Koran deutlich heißt. Der Sieg kommt ganz allein von Allah. Aber, wie die Gelehrten sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, dann sorgt er dafür, dass die Ursachen dafür gesetzt werden. Und dann sorgt er dafür, dass manche gläubige Menschen dafür eine Ursache sind, dass dieser Sieg hergeleitet wird. Und was ist schöner, als dass, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu verwendet, dass er seiner Religion zum Sieg verhilft. Gewiss, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. Und deswegen, liebe Geschwister, weil Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen, die genauso wie wir abstammen von Adam und seiner Gattin, für sie die Hölle vorbereitet hat, ist es das Sinnvollste, was man macht, ist, dass man zu Allahs Religion einlädt und den Menschen vom Islam erzählt und die Menschen über den Islam informiert, damit sie wissen, was die Wahrheit ist, und damit man so viele Menschen wie möglich vor der Hölle rettet. Denn jeden Menschen, den du es ist nicht über den Islam erzählst, ist so, als würdest du ihn in die Hölle rennen sehen, und du tust nichts dagegen, obwohl er nichts anderes ist als ein Mensch wie du. In diesem Sinne wisst ihr, dass es viele Menschen gibt, die vom Islam nichts erfahren haben oder vom Islam falsch erfahren haben. Was können solche Leute dafür? Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dass wir ihnen mit dem Islam alles möglichst auf die richtige Art und Weise ihnen das mitteilen, denn das Ergebnis ist, sie gehen in die Hölle, wenn wir ihnen nicht helfen und wenn wir ihnen nicht über dieses Licht, über diesen Islam informieren. Und man denke ja nicht, dass die Pflicht eines gläubigen Menschen erledigt ist, wenn man sein Gebet verrichtet hat. Das Gebet alleine ist nicht alles, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Es geht auch um die Art und Weise, wie dieses Gebet verrichtet wird. Und diese Ayah hat uns Allah subhanahu wa ta'ala aufgefordert, im Angstzustand ein Gemeinschaftsgebet zu verrichten. Und das gehört zu den stärksten Beweisen überhaupt dafür, dass das Gemeinschaftsgebet für die Muslime in der Moschee eine eine unbedingte Pflicht ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er schon im Angstzustand, im Falle eines Krieges, die Gläubigen dazu auffordert, in der Gemeinschaft ihr Gebet zu verrichten, dann ist es noch eher der Fall, dass man im sicheren Zustand das Gebet in der Gemeinschaft der Muslime verrichten muss. Und was wir auch aus diesem Vers eben lernen, ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala Wert darauf legt, dass die Gemeinschaft der Muslime zusammenhält. Und dies, aber die Geschichte, was wir erwähnt haben, bezieht sich natürlich auf den Fall, dass der Krieg noch nicht stattfindet. Weil wenn der Krieg stattfindet und es zum Gemetzel kommt und zum gegenseitigen Töten kommt, dann natürlich gibt es kein Gebet in dieser Form, sondern dann betet man entweder vorher, wenn es möglich ist, aber das ist, kann man ja schlecht abschätzen, aber wenn dann betet man in dem Zustand, in dem man beten kann, und dann spielt auch, wie gesagt, dann macht man nur noch das, was man tun kann. Selbst wenn man dann nicht die Qibla mehr anpeilen würde, selbst wenn man keinen Ruku' mehr machen würde, selbst wenn man keinen Sujud mehr machen würde, selbst wenn man nur beim Kämpfen beten würde, in Gedanken, dann würde dies sogar ausreichen. Und diese Sache, die wir erwähnt haben, wie gesagt, gehört in den Vorkriegssituation, das heißt, bevor der eigentliche Kampf stattfindet. Im darauf folgenden Vers heißt es, wenn ihr das Gebet vollzogen habt, dann gedenkt Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend. Wenn ihr in Ruhe seid, dann verrichtet das Gebet wie üblich. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Wenn ihr das Gebet vollzogen habt, das nach Ansicht der Mehrheit der Gelehrten ist hier gemeint, wenn das Gebet im Angstzustand beendet ist, dann gedenkt Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend. Das heißt, in jedem erdenklichen Zustand, in dem ihr euch gerade befindet. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns hier bei, dass der Sieg nicht nur materielle Ursachen hat, sondern dass der Gläubige sich auch durch den Dhikr stärkt. Dass der Gläubige sich durch den Dua ermuntern lässt. Und dass der Gläubige sich dadurch, dass er an Allah subhanahu wa ta'ala denkt, und an das, was Allah für ihn im Paradies bereitet hat, stärkt. Und deswegen in seinem Glauben noch zusätzliche Kraft schöpft, die der Ungläubige nicht bekommt. Und insofern gedenkt man Allahs nach diesem Gebet in jeder erdenklichen Form. Und das ist vergleichbar, liebe Geschwister, mit dem, was wir nach dem Gebet machen. Nach dem Gebet, nach jedem Fardgebet ändert unsere Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala nicht dadurch, dass wir Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt haben, sondern unsere Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala wird weitergeführt. Und wir sprechen die Adhkar, das ist der Verlauf von Dhikr, sprechen wir nach dem Gebet auf oder sagen wir auf, und auch nach der Hajj hat uns Allah subhanahu wa ta'ala aufgefordert, Allah zu gedenken und so weiter und so fort. Auch nach Ramadan, nach dem Fasten im Ramadan, hat uns Allah subhanahu wa ta'ala aufgefordert, über Allah subhanahu wa ta'ala nachzudenken und ihm zu danken und so weiter und so fort, weil eben der Gläubige in einer ständigen Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist, und seine Beziehung endet nicht dadurch, dass er sein Fard abgeschlossen hat. Ja? Das ist also, das sind diejenigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dass sie auch viel Freiwilliges für ihn tun. Und ihr müsst euch bewusst machen, das bezieht sich hier im Kriegszustand, im Angstzustand. Gerade in diesem Moment soll man Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr gedenken als sonst. Und wenn ihr in Ruhe seid, das bedeutet auf der einen Seite, wenn ihr keine Angst mehr habt. Und auf der anderen Seite, wenn ihr heimgekehrt seid von der Reise. Dann verrichtet das Gebet wie üblich. Dann gibt es kein Kürzen mehr, und das Gebet wird auf normale Art und Weise verrichtet. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Das ist auch ein das ist eine Ayah, die wir auch uns mal, das ist genau, vielleicht unter die Lupe anschauen möchten, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Situation, in der man Angst um sein Leben hat und den Tod vor eigenen Augen sieht, auch in dieser Situation hat Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen nicht gesagt, verrichtet das Gebet, wann ihr wollt. Oder verrichtet es später. Oder fasst die Gebete am Ende des Tages zusammen. Oder verrichtet sie vorher, aber vielleicht kämpft ihr und sterbt. Oder weiß nicht was. All dies, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala will, dass wir unsere Gebete zu diesen vorgeschriebenen Zeiten verrichten. Weder eine Minute vorher, noch eine Minute nachher. Und ihr wisst, jedes Gebet, das vor seiner Zeit verrichtet wird, ist so, als hättest du dieses Fard-Gebet nicht verrichtet. Und jedes Gebet, was nach seiner Zeit verrichtet wird, das ist eine der größten Sünden, die man überhaupt begehen kann. Und wir kennen alle Surat Al-Ma'un auswendig, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَوَيْدٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, was so viel bedeutet wie, so wehe den Gläubigen, so wehe den Betenden, die ihrem Gebet gegenüber unachtsam sind. Und diese Unachtsamkeit zeigt sich wodurch, indem dann das Gebet nicht zur richtigen Zeit verrichtet. Egal, ob es sich auf das Mittagsgebet bezieht, Nachmittagsgebet oder Maghrib-Gebet oder Isha-Gebet oder Fajr-Gebet. Und es spielt überhaupt keine Rolle, welche Ausreden du hier hast. Dein Gebet hast du zur richtigen Zeit zu verrichten und niemand darf dich davon abhalten, dass du dein Gebet zur richtigen Zeit verrichtest. Weder dein Vater, noch deine Mutter, noch deine Ehefrau, noch deine Kinder, noch dein Arbeitgeber, noch deine Freunde. Niemand darf dich davon abhalten, dass du dein Gebet zur richtigen Zeit verrichtest. Wie gesagt, macht euch bewusst, Allah subhanahu wa ta'ala hier in diesem Vers schreibt den Gläubigen vor, ihre Gebete zur richtigen Zeit zu verrichten, obwohl sie im Krieg sind. Und unser einer, wenn wir diese Verse nicht kennen würden, würden wir sagen, ach, das kann doch nicht so genau sein, wir sind im Krieg und wir haben jetzt ganz andere Sorgen als das Gebet. Nein. Gerade wenn du denkst, dass dein Leben jetzt gleich zu Ende ist, das ist der eheste Zeitpunkt, wo du über Allah nachdenken sollst. Und das ist der eheste Zeitpunkt, an dem du dir noch am meisten Mühe geben sollst. Denn ihr wisst ja, innama al-a'malu bil khawatim. Das heißt, die Taten sind so, wie sie abgeschlossen werden. Das heißt, wenn du am Ende Allah gezeigt hast, dass du deine Gebete richtig verrichtet hast und zur richtigen Zeit Ende deines Lebens, dann wirst du auch dementsprechend auferstehen. Aber wenn du gegen Ende deines Lebens also schwach geworden bist und nachlässig geworden bist, dann wirst du in diesem Zustand auferstehen. Ja? Und ihr kennt ja das, eines der einfachsten Beispiele, der zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als er die Hajj vollzogen hat, da gab es ja einen, der von seinem Reittier runtergeworfen worden ist und dann hat er sein Genick gebrochen und der ist also gestorben, mit anderen Worten. Und dann hat man ihn, in seinen Kleidern begraben, in die er zur Hajj-Zeit anhatte, in seinem Ihram-Kleid. Warum? Weil diese Person als Mulabbi, also er wird auferstehen und diese Talbiya weiterhin sprechen von Labbaik Allahumma Labbaik. Und ja, wann hat er denn das gemacht? Er hat das gemacht, wie lange macht er seine Talbiya schon? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, an welchem Tag er da gestorben ist, aber lass ihn 3 Tage lang im Ihram sein, lass ihn 2 Wochen im Ihram sein. Verglichen zu seinem ganzen Leben ist das gar nichts. Aber trotzdem wird er Yawm al-Qiyamah als Hajji auferstehen. Und das gleiche gilt für den Shahid. Ja, der Shahid kann sein, ein Märtyrer hat, gerade mal eine halbe Stunde mal für Allah subhanahu wa ta'ala gekämpft. Trotzdem wird er eine unglaubliche Belohnung von Allah im Jenseits erhalten. Und für immer gilt er als Märtyrer. Ja? Und deswegen genauso der gläubige Mensch, wenn er in einem Zustand stirbt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch in diesem Zustand auferstehen. Und Allah behandelt dich nicht ungerecht, sondern im Gegenteil, er gibt dir noch viel mehr als dies. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben und die Gebetszeiten, liebe Geschwister, die kennen wir alle. Wir wissen, dass unser das erste Gebet, das Fajr-Gebet, zu Beginn der Morgendämmerung beginnt und dringend verrichtet werden muss zu dieser Zeit. Und die Gebetszeit des Morgengebets, des Fajr-Gebets endet mit dem Sonnenaufgang. Das weiß jeder von uns. Das heißt also, wenn die Sonne aufgeht, dann ist diese Gebetszeit beendet. Und das Mittagsgebet beginnt in dem Moment, nachdem die Sonne ihren Zenit verlassen hat, das heißt den höchsten Punkt im Himmel verlassen hat. Woher weiß man das? Und zwar, wenn die Sonne morgens aufgeht, dann ist der Schatten eines Gegenstandes ist sehr lang, wenn die Sonne aufgegangen ist. Und dann, weil die Sonne ja hochsteigt, verkürzt sich der Schatten. Ja? Und sobald dann irgendwann bleibt der Schatten dann kurz stehen, weil die Sonne im Zenit war. Und danach bewegt sie sich weiter in Richtung Westen, weil sie kommt ja von Osten. Und dann wird der Schatten wieder größer, in die andere Richtung natürlich. Und dann beginnt die Mittagsgebetszeit. Und die Mittagsgebetszeit endet in dem Moment, wo der Schatten eines Gegenstandes so lang ist, wie der Gegenstand unter der Berücksichtigung, dass wenn die Sonne oben steht im Zenit, ist der Schatten da. Das heißt, der Schatten ist niemals weg. Dieser ursprüngliche Schatten plus die Länge des Gegenstandes dazu, das heißt, wenn der Schatten ursprünglich 5 cm ist und der Gegenstand ist 10 cm lang, dann ist Dhuhr-Zeit, bis der Schatten 15 cm insgesamt lang ist. Ja? Dann ist die Dhuhr-Zeit fertig und die Asr-Zeit beginnt. Und die Asr-Zeit endet, muss dringend verrichtet werden, wir gehen da jetzt grob drüber, ja, muss dringend verrichtet werden, bevor die Sonne untergegangen ist und das Maghrib-Gebet beginnt nach Sonnenuntergang. Und wenn der Sonnenuntergang angefangen hat, beendet ist, dann beginnt das Maghrib-Gebet. Und das Maghrib-Gebet endet mit dem Verschwinden der rötlichen Abenddämmerung. Ja? Sobald diese rötliche Farbe am Horizont verschwunden ist, dann ist auch das Maghrib-Gebet vorbei. Und dann beginnt das Isha-Gebet. Und das Isha-Gebet muss verrichtet werden bis zur Hälfte der Nacht und in dringenden Fällen bis kurz vor der Morgendämmerung. Diese Gebetszeiten hat Jibril a.s., dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, so in etwa beigebracht. Darüber gibt es viele Hadithe. Und diese müssen dringend von uns eingehalten werden. Und diese Grenzen hat uns Allah gesetzt und ihnen darf man sich nicht nähern. Und man ist tatsächlich so. Man darf sich diesen Grenzen nicht nähern. Das heißt, ein Mensch hat nicht das Recht zu sagen, ich bete mein Asr-Gebet 10 Minuten, bevor die Sonne untergeht. Das ist verboten. Und dass er sagt, ich bete mein Fajr-Gebet 10 Minuten absichtlich, bevor die Sonne aufgeht. Das ist verboten. Sondern er muss es vorher verrichten. Und er darf das nicht bis zum Ende der Zeit hinausschieben, auch wenn die Zeit noch nicht da vorbei ist. Wallahu ta'ala a'lam. Diese Gebetszeiten sind uns also im Hadith sind uns in Mutawater-Form überliefert worden. Das heißt, die Gebetszeiten kennen wir mit Gewissheit. Und daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Und lasst nicht nach, das Volk der feindlichen Ungläubigen zu suchen. Wenn ihr zu leiden habt, so haben sie zu leiden wie ihr. Ihr aber habt von Allah zu erhoffen, was sie nicht zu erhoffen haben. Und Allah ist allwissend und allweise. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns hier: Und lasst nicht nach, das Volk der feindlichen Ungläubigen zu suchen. Das heißt, ihnen hinterher zu gehen. Wenn wir im Kriegszustand sind mit ihnen, dann lauern wir ihnen auf den Fersen und finden sie, damit wir sie bekämpfen. Und gemeint ist hier, also lasst nicht nach, auch wenn ihr verletzt seid. Das ist hier gemeint. Und lasst nicht nach, das Volk der feindlichen Ungläubigen zu suchen, auch wenn ihr verletzt seid. Und das Wort der feindlichen Ungläubigen ist hier in Klammern geschrieben, aber das ist ja damit gemeint, ja. Weil hier sind die Kuffar gemeint, mit denen man im Kriegszustand ist, und nicht alle Kuffar gemeint, ja. Das ist sehr klar. Denn die Kuffar, mit denen die Muslime einen Friedensvertrag haben, oder die Kuffar, die unter den muslimischen Regierungen leben, das sind nicht diejenigen, mit denen man feindlich gesinnt ist. Das also feindlich gesinnt ist, damit ist gemeint, mit denen man einen Kriegszustand hat. Das heißt, auch wenn wir verletzt sind, sollen wir nicht aufhören, ihnen nachzugehen, denn auch wenn sie zu leiden haben, auch wenn wir zu leiden haben, so haben sie genauso zu leiden wie wir. Das ist auf der materiellen Ebene, aber die Gläubigen, ihr aber habt von Allah zu erhoffen, was sie nicht zu erhoffen haben. Das heißt, wir schöpfen wieder unsere zusätzliche Energie in unserem Glauben an Allah, und unserem Glauben an das Paradies, unserem Glauben an die Vergebung Allahs und wir glauben daran, dass dem Shahid schon nach dem ersten Tropfen Blut, das er vergießt, schon seine Sünden allesamt vergeben werden. Und diese Kraft, die wir aus dem Iman schöpfen, sie führt uns dazu, stärker zu sein und größeren Mut zu zeigen, größere Bereitschaft zu zeigen im Kampf als die Ungläubigen. Denn die Ungläubigen, in Wirklichkeit, wenn sie kämpfen, kämpfen sie entweder für Geld. Das heißt, du kannst ihnen einfach ein bisschen mehr Geld anbieten, sind sie schon auf deiner Seite. So nennt man die Söldner, gibt's ja immer, und oder die Heuschaffen und den anderen eben. Und oder du, sie kämpfen aus nationalistischen Gründen, und wenn jemand aus nationalistischen Gründen kämpft, also heutzutage, wenn es irgendeinen Krieg gibt und jemand kämpft für sein Land oder so, der kann wissen, dass er, wenn er stirbt, auf jeden Fall in der Hölle sein wird. Ja? Das heißt, er wird davon gar nichts haben, und schon gar nicht, wenn er ein Christ gewesen ist oder ein Jude gewesen ist oder sonst was, dann gibt es schon einen doppelten Grund dafür. Aber auch ein Muslim, wenn er kämpft aus nationalistischen Gründen, das war für die Katz. Dann hätte er lieber für Allah gekämpft, dann hätte er diesseits was bekommen und noch ein Jenseits. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend und allweise. Er weiß, welche Gesetze und welche Form des Gebetes und welche Erleichterung für uns zu welchem Zeitpunkt und in welcher Situation am besten sind. Und deswegen hat er uns dieses Gesetz offenbart. Und dieses Gesetz, was Alhamdulillah bis an den jüngsten Tag Gültigkeit haben wird. Ja? Also wir wissen ja, dass im Vergleich zu den Gesetzen, die Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Koran herabgesandt hat, sie hatten Gültigkeit für einen bestimmten Zeitraum. Allerdings der Koran, Alhamdulillah, hat Gültigkeit bis zum jüngsten Tag. Und keiner kann kommen und irgendwas am Koran verändern. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird auch nichts anderes akzeptieren. Das heißt, wenn jemand auf die Ehe kommt und irgendwas Neues macht, das bringt nichts, weil Allah subhanahu wa ta'ala wird das von ihm nicht annehmen. Und Allah akzeptiert nur den Islam als Religion, nur diesen Koran und diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen bitten wir Allah darum, dass wir das, was wir gelernt haben, gut verinnerlichen und verstehen, was Allah von uns hier verlangt hat zu tun. Und dass wir bitten Allah darum, dass wir das, was wir gelernt haben, auf die beste Art und Weise umsetzen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er dieses Wissen, was wir erlangt haben, nicht als Argument im Yawm al-Qiyamah gegen uns verwenden wird, sondern als Argument im Yawm al-Qiyamah für uns verwenden wird, liebe Geschwister. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum bitten. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.